Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ivis verrückte Welt. Ja, mein heutiges Thema heißt Mutausbruch. Und da geht es darum, dass eben manchmal Veränderungen einen Mutausbruch brauchen. Und so war es eben jetzt auch bei mir. Ich habe immer die gleiche Frisur gehabt, mal kurz, dann wieder mittellang. Und es hat sich wirklich alle halbe Jahre fast abgewechselt. Was immer gleich geblieben war oder was ich immer irgendwie bei jeder Frisur hatte, dass irgendeine Stelle auf 3 mm rasiert war. Und ja, als letztes hatte ich die Haare blond und mittellang, aber durch das ständige Blondieren brachen mir die Haare nach und nach ab. Und somit hatte ich dann eben immer mal so ein paar kurze Haare mit zwischen, was total blöd aussah und mir auch nicht gefallen hatte. Und dadurch entschied ich mich dann eben, die Haare wieder kurz zu schneiden und versuchte halt damit, das abgebrochene Haar zu kaschieren. Ja, meistens habe ich die Haare immer im Sommer kurz geschnitten, im Winter lang wachsen lassen. Und ja, es war Sommer, ich hatte Urlaub und habe das dann auch gleich ausgenutzt und tobte mich dann noch so richtig aus auf den kurzen blondierten Haaren und habe dann die Haarfarben grau ausprobiert und fand es total cool. Danach habe ich sie mir pink und violett gefärbt. Und ja, ich habe ja schon immer gerne Haarfarben ausprobiert früher. Ja, also habe ich mich dann jetzt nochmal ausgetobt. Und ja, im Anschluss habe ich mich dann entschieden, sie wieder schwarz zu färben und sie dann einfach wieder wachsen zu lassen. Und das war letztes Jahr im August 22. Wo ich gesagt habe, so, jetzt sind sie so kurz, jetzt lasse ich sie wieder wachsen. Und das tat ich dann auch, wobei der Übergang war echt anstrengend. Kennt ihr wahrscheinlich selber alle, die ihre kurzen Haare wachsen lassen, ist schon nicht so einfach und noch gar nicht so leicht, weil eben ja auch das Styling der Haare immer schwieriger wird. Und klar, dass man um die Haare eben auch gut aussehen und sich wohlfühlen will. Und für mich als gelernte Friseurin, ja, habe ich da sowieso mal viel Wert auf meine Frisuren gelegt. So wie halt andere, weiß ich, Wert auf Klamotten, tolle Schuhe, Schmuck oder Uhren legen, war es bei mir halt die Frisur. Also ich wollte immer um die Haare gut aussehen. Das war mir immer wichtig, dass die Haare liegen, sitzen, cool gestylt sind und eben, ja, teilweise auch verrückt gestylt sind zum Iro oder keine Ahnung was, aber ja, ich wollte halt immer, dass das gut aussieht und ich mich auch wohlfühle. Ja, und dann, also ich habe es dann auch durchgezogen und die Haare wachsen lassen. Das Einzige, was ich zwischendurch machen musste, war es ja klar, die Haare wachsen unterschiedlich und je nachdem, durch das Abrasierte war es ja eh alles so ein bisschen kuddeln musste, musste ich halt immer wieder den Grundschnitt so ein bisschen machen, dass sie halt gleichmäßig wachsen können. So wie zu einem Bob oder so, ne? So habe ich das dann, dass es halt alles auf eine Länge wachsen kann. Aber ansonsten habe ich jetzt wirklich nichts weiter dran gemacht, habe die einfach wachsen lassen. Und da ich ja eigentlich nicht der Typ bin, der immer die gleiche Frisur trägt, kam ich dann eben immer mal wieder an den Punkt, wo ich sie mir gerne abgeschnitten hätte, weil ich es einfach nicht ertragen habe und auch nicht, ja, anstrengend fand. Hab dann auch irgendwann mit einem Haarteil überbrückt, fand es auch total schön eine Zeit lang. Oder mit Haarspang versucht, da irgendwas zu machen. Dann kam ja der Wettlook, wo ich mir die Haare mit Gel alle nach hinten gestylt habe. Was am Anfang auch ganz nett war. Aber irgendwann war auch das mir dann zu langweilig und ich konnte es dann auch nicht mehr sehen. Ja, und so ging das Jahr dann schnell rum. Irgendwann war dann der Tag im August, wo ich das eben angefangen hatte, wachsen zu lassen. Und ja, ich hätte es nicht gedacht, dass ich es schaffe, durchzuhalten das eine Jahr, aber ich habe es Tatsache geschafft und habe durchgehalten und habe mir die Haare wachsen lassen. Und ja, mit der Frisur war jetzt immer noch schwer. Sie waren dann zu dem Zeitpunkt kinnlang. Und ja, da kam dann halt ganz schnell wieder der Punkt, wo mir dann eben langweilig wurde um die Haare. Und ich mir dann irgendwann vor lauter Langeweile und weil ich dachte, jetzt machst du wieder was Neues, mir dann den Nacken kahl rasiert habe und dann trug ich die Haare zum Zopf. Ja, war auch nur teilweise schön. Irgendwann konnte ich auch das nicht mehr sehen. Und ja, dann habe ich mir irgendwann einen Pony geschnitten in der Hoffnung, dass es besser aussieht, aber ja, hat auch nicht gereicht, war auch nicht jetzt irgendwie, hat die Frisur jetzt auch nicht schöner gemacht. Dann habe ich angefangen, mir die Haare mit Gel einfach locken zu stylen und die zu kneten und zu formen. Ja, aber meine Unzufriedenheit stieg und der Blick in den Spiegel fiel mir eben immer schwerer. Und ich fand mich eben um die Haare total hässlich und wollte so dann auch nicht mehr aussehen. Ja, also habe ich überlegt, was für eine Frisur kann ich machen, weil der Nacken war ja, wie gesagt, kahl rasiert. Die Seiten wollte ich jetzt nicht unbedingt dann alle so kahl rasieren oder ich konnte es mir nicht vorstellen, was ich dann allgemein so, ja, hat sich für mich schwer gestaltet, der Gedanke, was ich jetzt mit den Haaren mache. Ja, also kam dann irgendwann der Gedanke hoch, dass ich mir die Haare gerne abrasieren würde, aber nicht die Seiten oder sowas, sondern wenn dann komplett. Weil das auch damals schon mal ein Wunsch von mir war, mal einmal im Leben mir die Haare abzurasieren. Aber der Mut war halt nicht da. Ja, und jetzt hatte ich ja nichts mehr zu verlieren. Gesundheitlich geht's schlecht und durch die Schmerzen fällt mir eben auch das Haareföhnen und Stylen so extrem schwer, dass es echt anstrengend ist, jeden Morgen sich die Haare zu machen und eigentlich nur noch ein Kraul war. Ja. Und so sprach ich dann das Thema bei meiner Frau und meiner Tochter an. Meine Tochter war sofort begeistert, als ich ihr sagte, ich würde mir gerne die Haare abrasieren. Und meine Frau hatte auch nichts dagegen. Sie sagte, wenn ich das möchte, dann soll ich das tun. Was mir natürlich geholfen hat, weil hätte sie gesagt, nee, will sie nicht oder keine Ahnung, hätte ich wahrscheinlich noch länger überlegt, ob ich es dann, ja, ob ich es mache oder nicht wahrscheinlich. Ja, aber für sie war es okay. Wichtig ist ja am Ende, dass ich mich wohlfühle. Und ja, hab mir dann aber, also ich habe es nicht sofort gemacht, ich habe mir dann noch Gedanken drüber gemacht, was, wenn ich jetzt danach total hässlich aussehe oder mich so gar nicht wohlfühlen werde. Vielleicht muss ich auch heulen, ne, weil es mir nicht gefällt oder so. Ich habe ja schon mal in Teenie-Zeiten die Erfahrung gesammelt, wie es ist, wenn man mit einem Haarschnitt rumläuft und sich total unwohl fühlt. Also es war schon echt schlimm. Und deswegen habe ich mir dann auch da noch Gedanken drüber gemacht, weil es hätte ja passieren können, dass ich ins Spiel gucke und denke, boah, alter Schwede, nee, ist das schrecklich oder so. Und es dauert ja natürlich ewig, ehe die Haare danach wachsen und dann eine Frisur wieder ist. Aber ich dachte mir dann, also schlimmer als jetzt mit den Haaren kann es auch nicht sein. Und wie gesagt, die Haare wachsen ja wieder. Also habe ich mir Frisuren angeschaut, die sehr kurz waren und habe dann auch mit Fotomontage versucht, schon mal zu schauen, wie ich ohne Haare aussehen würde. Ja, und dann immer und wieder mit meiner Frau und meiner Tochter gesprochen und gefragt, ob ich es wirklich wagen soll, in die Bilder gezeigt. Ja, und so vergingen dann halt noch einige Tage. Und ja, am 1. Dezember war es dann soweit. Da hatte ich dann irgendwann am Abend den Mut und fragte meine Tochter, oder meine Tochter fragte schon, was jetzt mit meinen Haaren ist, ob sie mir jetzt rasieren darf. Und dann habe ich eben spontan mit Angst, die war natürlich klar, da ist ja klar, eben gesagt, okay, packen wir es an. Und habe dann aber vorher nochmal mit meinem Sohn gesprochen, um ihn vorzuwarnen, nicht, dass der nachher einen Schreck kriegt, wenn er mich da mit dem abrasierten Kopf sieht. Und bei ihm total süß, für ihn war es okay, wenn ich es mache, aber bei seiner Schwester, wenn die es gemacht hätte, da hat er sehr erschrocken reagiert. Aber da ich es nur gemacht habe, war es für ihn total okay. Ja, und so fingen wir dann mit dem größten Aufsatz an, den es für Haarschneidemaschinen gab oder gibt. Und während meine Tochter mir dann den Kopf rasierte, konnte ich mich auch nicht im Spiegel sehen. Ich habe das alles gefilmt, aber ich habe mir das Video bis heute noch nicht angeschaut. Und als sie dann mit den 15 Millimeter fertig war, habe ich dann den Spiegel bekommen und habe in den Spiegel geschaut. Und ja, ich gebe zu, der Anblick war schrecklich. Die Haare standen hoch und es sah total, ja. Also ich habe mich nicht wohl gefühlt. Die Haare waren eindeutig noch zu lang. Und da habe ich mir gesagt, nee, so kann es nicht bleiben. Also habe ich den 6mm Aufsatz genommen, den auf die Maschine gemacht und meiner Tochter wieder die Haarschneidemaschine in die Hand gedrückt und gesagt, sie soll jetzt damit rübergehen. Ja, und danach war der Blick in den Spiegel schon etwas netter und gefiel mir definitiv besser. Das Einzige, was blöd war, da ja der Nacken, wie gesagt, kahlrasiert war, war er jetzt kürzer wie 6mm und das sah natürlich blöd aus. Von hinten. Also dachte ich, gut, dann kannst du auch die Haarschneidemaschine nehmen, auf 4 mm, den Aufsatz mit 4 mm nehmen und dann mit 4 mm über den Kopf fahren. Ja, und so habe ich das dann gemacht. Dann habe ich den Aufsatz auf 4 mm und habe mir damit dann nochmal die Haare gemacht und gleich noch im Anschluss dann die Konturen eben ordentlich, weil das kann ja die Große noch nicht. Ja, und der Blick in den Spiegel war dann schon zufrieden. Klar war es ungewohnt, aber ich musste jetzt nicht heulen und fand es auch nicht schrecklich. Also, es war okay für mich. Auch am nächsten Morgen der Blick in den Spiegel war ein gutes Gefühl. Hab mich nicht als fremd oder dass ich dachte, oh mein Gott, wie siehst du jetzt aus? Nee, es war ein schönes Gefühl. Klar, es ist jetzt sehr kalt am Kopf. Aber dafür gibt es ja zum Glück Mützen und wir haben ja auch Winter, da trägt man ja öfters mal eine Mütze, von daher alles gut. Ja, und auch in den nächsten Tagen war der Blick in den Spiegel sehr schön und ich bin echt froh, dass mir auch die Frage erspart bleibt, was mache ich heute für eine Frisur mit diesen Haaren, weil darüber muss ich mir jetzt keine Gedanken mehr machen. Das ist so schön, dass ich die Probleme jetzt nicht mehr habe. Dass ich mich da quälen muss und überlegen muss. Und ja, dafür freue ich mich jetzt auf die spannende Zeit, die jetzt mit der Frisur kommt. Und bin gespannt, was ich als nächstes mache. Hab schon mal geschaut. Schöne Ideen gibt es ja im Internet, wo man sich inspirieren lassen kann. Und ja, ich lasse das jetzt einfach auf mich zukommen. Aber ich denke mal, eine Frage interessiert euch brennend. Und zwar die Frage, ob ich es bereut habe. Und da kann ich euch ganz klar Nein sagen. Ich habe es bis heute nicht bereut, diese haarliche Veränderung getan zu haben. Ich fühle mich total wohl mit den Haaren, so wie es jetzt ist. Ja, und wem es nicht gefällt, der muss mich ja nicht anschauen, ne? Und ja, wie vorhin schon gesagt, Haare wachsen ja wieder. Also gibt es auch keinen Grund zur Panik. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald.